Scheiße. Heute ganz wichtig, aber ich bin undissbar, ich bin unpassbar. Wenn ich anfange zu rappen, dann geht es zu wie ein Chainsaw Massacre. Du Fotze, du kannst mich dissen, wie du willst. Aber wenn ich will, wird deine ganze Familie gefickt. Halt deine Fresse, schalt deinen Ton ein bisschen leiser, schalt ihn ab. Sonst wird deine Familie einfach nur abgeschlacht. Halt die Fresse. Du Fotze, deine Mutter hat dich auch nicht lieb, wenn sie ist dein Problem. Du Fotze, was glaubst du eigentlich, wer du bist, du dumme Schwein? Ich bin der King, wer wirst du wohl sein? Du Fotze, deine Mutter hat dich auch nur lieb, wenn sie ist einfach nur blind. Glaubst mit dir zu chillen ist immer lustig, aber ich bin nicht Peter Lustig. Wenn du mit mir chillen willst, dann bitte um Audienz. Sonst wirst du von ein bisschen Blut ein bisschen schmutzig. Dann siehst du aus, als hättest du deine Tage. Also, warum immer diese Fragen, was ich mache und was ich tue? Deine Mutter hat dich auch nur lieb, wenn sie ist einfach nur blind. Du Fotzenkind, was glaubst du eigentlich, wer du wohl bist, du dumme Schwein? Ich bin der King, und wer wirst du wohl sein? Du Fotzenkind, deine Mutter hat dich auch nur lieb, denn sie ist einfach nur blind. Du Fotzenkind, deine Mutter hat dich auch nur lieb, denn sie ist einfach nur blind. Du Fotzenkind, was glaubst du eigentlich, wer du wohl bist, du dumme Schwein? Ich bin der King, und wer wirst du wohl sein? Du Fotzenkind, dein... Du bist so wertvoll wie Pisse im Schnee. Und du Schwuchtel glaubst noch immer an die Zahnfee. Also, was willst du, du Fotzenkind? Deine Mutter hat dich auch nur lieb, denn sie ist einfach nur blind. Also, halt mal deine Fresse. Wer wirst du wohl sein, du dumme Schwein? Ich bin der King, und du bist zu wertvoll wie Pisse im Schnee. Du Schwuchtel glaubst noch immer an die Zahnfee. Also, du bist nichts Besseres als ich. Fick dich, ganz einfach. Fick dich, du Arschgesicht. Du Fotzenkind, deine Mutter hat dich auch nur lieb, denn sie ist einfach nur blind.